Dialoge Seite 106, Montesquieu. Du hast dich also für allein verantwortlich erklärt, du hältst dich wohl für einen Engel? Meinetwegen sei es, aber man wird dich nichtsdestoweniger für jedes Übel verantwortlich machen. Machiavell, gegen die Parteien bin ich durch zwei wesentliche Rechte geschützt, die ich in meiner Verfassung aufgenommen habe. Die Appellation an das Volk und die Verhängung des Belagerungszustandes. Als Haupt der Armee besitze ich die ganz öffentliche Gewalt. Bei der ersten Erhebung gegen meine Macht werden mir die Bajonette Genugtuung verschaffen und aus der Wahlurne werde ich mir eine neuerliche Bestätigung meiner Autorität holen. Dialoge Seite 107. Da niemand außer mir ein Gesetz einbringen kann, habe ich nicht zu befürchten, dass irgendein Gesetz gegen meine Macht zustande kommt. Ich besitze den Schlüssel des Heiligtums. Das Recht auf Abänderungsvorschläge werde ich dem Abgeordnetenhause nicht lassen.